Ein Stich im Bein, hey, du wirst immer der Loser sein. Raubüberfall und lange Finger, ständig drehst du irgendwelche Dinger, machst keinen Halt vor Kindern und Alten. Verbrechen lohnt sich nie, denn all die klugen Menschen, die sich für schlauer als die Bullen halten, lassen sich im Knaster walten. Schnallst du dich, dass Weisheit aus Erfahrung entsteht? Nur wer so ignorant sein kann, fängt jeden Tag von vorne an. Hast nix dazu gelernt, so weit entfernt von der Realität. Fällt dir ein, das soll der Sinn des Lebens sein? Hör auf zu drücken, du Idiot, denn vor der Tür lauert schon der Tod. Du läufst auch an wie der Oberschlumpf, denn du steckst mitten im Drogensumpf. Crack und Heroin tönt dich an. Kauf lieber mal ein bisschen krass, denn alle Kiffer wissen, dass das nicht die Antwort sein kann. Aber wenigstens vergisst man die Frage dann. Licht, denn anscheinend schnallst du dich, dass Weisheit aus Erfahrung entsteht. Nur wer so ignorant sein kann, fängt jeden Tag von vorne an. Hast nix dazu gelernt, so weit entfernt von der Realität. So weit, so weit, so weit, so weit, so weit. So weit, so weit, so weit, so weit.